Good morning. Guten Morgen. Guys, I'm so glad that you're doing as well as we are. Leute, es freut mich, dass es euch so gut geht wie uns. Did you hear how happy Daniel already is? Habt ihr gehört, wie glücklich Daniel schon ist? Listen. Hört zu. The work of the cross is enough. Das Werk am Kreuz ist genug. I'm going to talk about the baptism of the Holy Spirit. Und wir werden heute nicht über die Taufe im Heiligen Geist reden. I'm going to share scripture with you. Aber ich werde eine Schrift mit euch teilen. But I will also share some of my own feelings. Aber auch einige meiner persönlichen Gedanken. Ever as long as I can remember, solange wie ich zurückdenken kann, I didn't like the idea that the evidence of being baptized in the Holy Spirit is speaking in tongues. Mochte ich nicht, dass der Beweis, dass man im Heiligen Geist getauft ist, in Sprachenreden ist. Because first of all, I don't find that biblical. Weil erstens ist das nicht in der Bibel zu finden. You know, that's not what Jesus said. Weil das ist nicht, was Jesus sagt. It's what Joel actually prophesied. Und das ist auch nicht, was Joel vorausgesagt hat. Even the experience of everybody was baptized in the Holy Spirit in the Act. Und das ist auch nicht die Erfahrung, die die Leute in der Apostelgeschichte gemacht haben, dass sie getauft wurden. Und das ist auch nicht, was Jesus gesagt hat. Hold on before you stone me. Wartet, wartet, bevor ich mich steinigt. Don't hear things I didn't say. Und hört nicht Dinge, die ich nie gesagt habe. Not say that people did not speak in tongues. Ich habe nicht gesagt, dass die Leute nicht in Sprachen geredet haben. Like the idea. Ich habe nur gesagt, dass ich nie die Idee mochte, the evidence is speaking in tongues. Dass es der Beweis ist, wenn man in Sprachen redet. One of the. Einer der Beweise. Completely different story. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, what have we done? So, was haben wir gemacht? We have made speaking in tongues the evidence of baptism in the Holy Spirit. Wir haben gemacht, dass Sprachenreden der Beweis ist, dass man im Heiligen Geist getauft ist. So, what happened? Und was passiert? We pray for people to get baptized in the Holy Spirit. Wir beten für Leute, dass sie im Heiligen Geist getauft werden. And the most important thing is that they speak in tongues. Und das Wichtigste für uns ist, dass sie in Sprachen reden. I've met a whole lot of people who speak in tongues, but they're not even baptized. Ich habe schon ganz viele Leute getroffen, die zwar in Sprachen redeten, aber sie waren nicht im Heiligen Geist getauft, weil was sie da redeten, waren nicht in Sprachen reden. That's not the language of the Holy Spirit. Das ist nicht die Sprache vom Heiligen Geist. It's a language. Denn es ist ja eine Sprache. Speak, you can clearly understand that I'm making sentences. Und wenn ich rede, dann könnt ihr ganz klar unterscheiden, dass ich Sätze formuliere. Look what happened when they were baptized in the Holy Spirit. Schau, was passierte, als sie vom Heiligen Geist getauft wurden. The people were shocked because they heard them testify of the great works of God in the different languages. Die Leute waren schockiert, weil sie hörten sie in die großen Taten Gottes verkündigen ihrer eigenen Sprache. Hear them say taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka. They didn't hear that. Und sie haben nicht einfach gehört, was sie gesagt haben. They said they are declaring the great works of God in our language. Aber sie haben die großen Taten Gottes verkündigt in ihren Sprachen. If a lot of people who believe they're baptized in the Holy Spirit, they're not. Und ich glaube, dass viele Leute, die glauben, dass sie im Heiligen Geist getauft sind, nicht im Heiligen Geist getauft sind. Important to speak in tongues, yes, and a thousand times yes. Also glaube ich, dass es wichtig ist, in Sprachen zu reden, ja und tausendmal ja. But I will prove to you from the Bible, aber ich kann dir von der Bibel her beweisen, more evidence that you are baptized with the Holy Spirit than just speaking in another tongue. Dass es da viel mehr Beweise gibt, dass du vom Heiligen Geist getauft bist, als nur das Sprachenreden. For instance, zum Beispiel, Jesus said, you will receive power. Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen. And be my witnesses. Und meine Zeugen sein. When we started churches, und schaut, als wir angefangen hatten, Gemeinde zu gründen, my biggest concern is not that some noise comes out of your mouth, but my biggest concern is that you are a powerful witness. Da habe ich den Leuten gesagt, dass mein größter Wunsch ist nicht, dass Sprachen aus, also fremde Sprachen aus euren Munden kommt, sondern dass ihr kraftvolle Zeugen Gottes seid. So what have we, the charismatic evangelicals, done? Also was haben wir, die evangelikalen Charismatiker, getan? Have some success. Wir wollen immer unseren Erfolg messen können. 49 people saved, therefore we just tell them to repeat a prayer. 49 Leute wurden gerettet, weil wir gesagt haben, sie sollen ein Gebet nachsprechen. Baptism in the Holy Spirit, and we don't care what it takes, as long as you repeat some words after me. 150 Leute wurden im Heiligen Geist getauft, egal wie, aber die Leute mussten einfach ein paar Wörter mir nachsprechen. Knocked down under the anointing of the Holy Spirit, and if I need to help, I will help by pushing them down. Und die Leute, die von der Kraft des Heiligen Geistes umgefallen sind, und wenn das nicht reicht, dann stoße ich sie noch da runter. You know, literally, my whole Christian life, I've resisted this. Und wisst ihr, mein ganzes christliches Leben lang habe ich dem Widerstand geleistet. We had a preacher once come to the church and we started. Und wir hatten einmal einen Prediger, der in unsere Gemeinde kam, die wir angefangen hatten. Sign of the anointing that people. Und für ihn war es ein Zeichen seiner Salbung, dass die Leute umfallen. So he called everybody forward for prayer. Und so hat er alle nach vorn gerufen für Gebet. I was one of the main leaders of the church. Und ich war einer der Hauptleiter dieser Gemeinde. Do you know what he did? Wisst ihr, was er getan hat? When he laid hands on the people and people didn't fall down. Wenn er die Hände auf die Leute gelegt hat und die Leute fielen nicht gleich um. He pushed them. Da hat er sie gestoßen. The problem was, I stood behind these people and I pushed them back. Aber das Problem war, ich stand hinter diesen Leuten und ich habe sie zurückgestoßen. One person fell down because I didn't let him knock people down. Und nicht eine Person ist umgefallen, weil ich habe ihn nicht gelassen, dass er die Leute umstoßen würde. Und er war sehr frustriert mit mir. If it knocks them down, that's fine, but you're not going to do the work of the Holy Spirit and you're not going to do this and pretend it's the Holy Spirit. Und ich habe ihm gesagt, wenn der Heilige Geist sie zum Umfallen bringt, das ist okay, aber es ist nicht okay, wenn du den Heiligen Geist spielst und sie umstößt. The Holy Spirit is important. Also ich habe euch gezeigt, dass die Taufe im Heiligen Geist wichtig ist. It's biblical. Und es ist biblisch. Much more than just speaking in other language. Aber es ist viel mehr als einfach in Sprachen reden. I hope you're shocked and stirred. Und ich hoffe, ihr seid schockiert und aufgewühlt. Daniel likes when you're shocked. Und Daniel mag es, wenn ihr schockiert seid. So we'll keep tomorrow. Also wir werden morgen weiterfahren. Bis morgen.